Hallo und herzlich willkommen bei Wisdom Talks, dem Podcast zum Metis-Projekt, dem Internetportal für interkulturelle Weisheitsliteratur und Weisheitspraktiken zu finden unter www.metis.ethz.ch. Worin besteht der Unterschied zwischen jemandem, der mich in Sachen Lebensführung unterrichten kann und mir wohlmeinend Rat anbietet, und einem Rattenfänger, der mich hinters Licht, also ins Dunkel führt? Warum nehmen bestimmte Figuren in den Weisheitstraditionen eine besondere Stellung ein, werden verehrt und warum wird ihnen nachgeeifert? Besitzen Weisheitslehrerinnen und Weisheitslehrer einen intimen Zugang zum Übernatürlichen? Im Podcast sprechen Michael Hampe und Zen-Meister Alexandra Poray exemplarisch darüber, wie der historische Buddha sich und seine Tätigkeit selbst verstanden hat und wie daraus allerhand Schulen und Lehrverständnisse abgeleitet wurden. Shakyamuni Buddha kritisierte insbesondere hinduistische Guru-Traditionen, welche den Menschen versprachen, den Weg zu leiten auf eine Treppe zu Palästen, die kein Mensch je gesehen habe. Lässt sich aus dieser Kritik womöglich ein erfahrungsbasiertes, ja ein aufgeklärtes Weisheitsverständnis ablesen? Das erfahren Sie, wenn Sie dranbleiben und dem Gespräch zuhören. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und freue mich über Rückmeldungen. Ja, ich freue mich, dass heute wieder Alexander Poray bei uns ist, der mit uns schon über Zen geredet hat. Willkommen. Heute werden wir über Esoterik sprechen und das Problem des Gurus im Metis-Projekt und in dem jetzt innerhalb des Metis-Projekts auch anlaufenden Metaphysical Club sind wir ja der Aufklärung verpflichtet, das heißt dem freundlichen, aber kritischen Dialog, der zum Selbstnachdenken anregen soll. Und manchmal wird die Weisheit ja mit etwas ganz anderem in Zusammenhang gebracht, mit einem Geheimwissen als etwas angesehen, was nichts mit Aufklärung zu tun hat, sondern eher mit Esoterik. Deshalb werden wir uns einerseits dem Begriff der Esoterik zuwenden und andererseits einer Figur, die innerhalb der Esoterik, sofern sie von Indien bestimmt ist, eine Rolle spielt, nämlich dem Guru. Esoterik ist ein griechisches Wort, das von Esoterikos innerlich kommt und erstmal eine Lehre bezeichnet, die nur einem inneren Kreis von Personen, exemplarisch ist hier die platonische Akademie, zu der nicht jeder Zugang hatte, aber in der gelehrt wurde, also eine Lehre verkündet wurde, die nur den Akademiemitgliedern zugänglich war. Der Gegenbegriff dazu ist exoterisch und man unterscheidet beispielsweise im Corpus Aristotelicum, also in den Schriften des Aristoteles, zwischen einer Ethik, die nur in der Akademie zu hören gewesen ist, die nikomachische Ethik, und einer Ethik, die auf dem Marktplatz exoterisch gelehrt wurde. Also der Begriff esoterisch-exoterisch ist eigentlich ein technischer Begriff, exoterisch für die Öffentlichkeit gedacht, esoterisch nur für Akademiemitglieder. Platon selbst war wohl ein Anhänger von Pythagoras, der an die Seelenwanderung geglaubt haben soll und einen sehr engen Zirkel von Personen um sich geschart hat. In diesem Zirkel wurden auch Geheimlehren weitergegeben, sodass der Pythagoreismus vielleicht als die erste esoterische Schule in Europa angesehen wird. Die Esoterik ist auch in der Psychologie populär geworden. Manchmal wird C.G. Jungs Lehre von einem kollektiven Unbewussten als etwas Esoterisches bezeichnet. Und es gibt so etwas wie einen pejorativen, einen negativen Esoterikbegriff, nämlich, dass die Esoterik ein Supermarkt der Spiritualität darstellen würde. Es gibt ja auch Esoterikmessen, wo man Heilsteine kaufen kann oder Engelzurückführungen buchen kann. Und dieser pejorative Esoterikbegriff ist mit der Vorstellung verbunden, dass Esoteriker eigentlich Geschäfte mit etwas machen wollen, an das sie selbst nicht glauben. Und diesen ganzen Bereich wollen wir heute thematisieren, natürlich auch, um das, was wir hier zur Weisheit zu sagen haben, davon abzugrenzen. Innerhalb mancher esoterischer Zirkel sind charismatische Lehrer besonders wichtig. Vielleicht war Platon auch so ein charismatischer Lehrer in der Akademie, da wissen wir ja nicht viel drüber. Und das Sanskritwort für einen solchen Lehrer ist Guru. Ich selbst kann kein Sanskrit, aber ich habe nachgeschlagen und das bedeutet eine ehrwürdige oder angesehene Person. In den Upanishaden soll es eine Bedeutung geben, die umstritten ist, wo Gu mit Finsternis übersetzt wird und Ru mit Zerstörer, der Guru, also der Zerstörer der Finsternis ist oder der Erleuchter. Und in der Gegenwart kennen wir Personen, die als Gurus bezeichnet worden sind oder sich selbst so bezeichnet haben, wie Osho, den Begründer der Bhagwan-Bewegung, oder Maharishi Yogi, den Begründer der transzendentalen Meditation, bei dem die Beatles und die Beach Boys gewesen sind, und David Lynch, der berühmte Filmregisseur, ist auch ein Anhänger von diesem Yogi. Und in neuerer Zeit kann man im Internet viele YouTube-Videos von Sadhguru, dem Gründer der Isha Foundation, einem Yogi-Lehrer, anschauen, der auch ein Bestseller-Autor ist. Und manchmal wird diesen Gurus halt nachgesagt, dass es ihnen eigentlich auch nur um finanzielle Interessen ginge. Das will ich jetzt niemand von denen, die ich hier genannt habe, unterstellen. Aber die Frage, wie lässt sich Aufklärung mit der Figur eines charismatischen Lehrers eigentlich verbinden, ist natürlich für uns eine ganz wichtige. Deshalb meine erste etwas freche Frage an den Zen-Meister Alexander Porai: Sind Sie ein Guru? Ich hoffe nicht in dem von Ihnen beschriebenen Sinn des Wortes. Und zwar lassen wir uns mal ein bisschen ausholen. Es ist durchaus üblich gewesen, auch in der buddhistischen Tradition, auch in der Zen-Tradition, dass bestimmte Personen von den Mönchen oder Schülern und Schülerinnen, wie auch immer wir die anderen Personen bezeichnen, nicht nur geschätzt, sondern sogar verehrt oder vielleicht sogar noch mehr, fast angebetet worden sind. Also Niederwerfungen und ähnliches mehr waren in vielen Zeiten ziemlich standardisiert. Nun, jetzt ein bisschen näher zu der Person des Gurus und der Funktion vielleicht. Weswegen es heute, oder ja, ich sage jetzt mal von der Sache her generell, aus der Sicht des Chan, Zen und des orthodoxen Buddhismus, also das, was man vielleicht nach Möglichkeit und Abzug aller Legendenbildung und zeitliche mögliche Zuordnungen doch auf so ein bisschen ipsissima verba von Buddha zurückführen könnte, dass die Person eines besonders hervorgehobenen Lehrers inhaltlich falsch ist. Mir geht es noch nicht mal um menschliche Qualitäten, sondern inhaltlich falsch ist. Mhm. Und jetzt warum? Der historische Buddha, also Shakyamuni, war in der indischen Tradition zu Hause und kannte durchaus verschiedene Lehrer, also auch verschiedene Gurus, die auf unterschiedlichste Art und Weise befolgt, aber auch verehrt bzw. angebetet worden sind. Er soll doch auch selbst bei verschiedenen Gurus Meditationspraktiken gelernt haben, oder? Genau. Er war ja bei verschiedenen und ist dann irgendwann mal immer wieder meistens frustriert weitergegangen, aber er war bei vielen. Und jetzt müssen wir uns kurzfristig bisschen den Hintergrund anschauen, wie es zu einer bestimmten Möglichkeit kommt, dass sich jemand für besonders hält oder von anderen für besonders gehalten wird, weil sonst gibt es das Ganze eigentlich gar nicht. Also Sie sagen, man muss anerkannt werden als eine besondere Person und das vielleicht auch selbst anstreben. Genau, beides meistens. Und das erleichtert, ich sage jetzt mal sehr grob gesagt, das hinduistische Denken. Es ist durchaus eine Geheimlehre, also das würde dann so ein bisschen in Richtung dieses Esoterisches, also nach innen gehen. Was ist da die Geheimlehre? Die Geheimlehre besteht darin, dass man es wirklich nur von Lehrer zu Schüler weitergibt, und zwar mündlich meistens, weil das Mündliche glaubwürdiger ist als das Schriftliche. Und zwar, weil der Guru selber bereits ein verwirklicher, sag ich mal, eine Art von Gottheit schon ist. Und wir alle noch nicht. Oder stufenweise noch nicht. Das heißt, diese, ich sage jetzt mal wieder sehr grob, diese Verbindung Atman-Brahman, also Brahman, das Göttliche, Atman, das tiefe Selbst in mir, ist eigentlich in vielen hinduistischen Modellen Na oder Eins. Nur wir verhalten uns nicht so, beziehungsweise es ist sehr verdeckt, beziehungsweise ja sogar abgespalten kann man nicht sagen, aber es ist zumindest nicht relevant für uns, während der Guru eigentlich eins zu eins mit dem Brahman schon oder in der Verkörperung da ist. Und deswegen gebührt ihm auch eine besondere Art der Verehrung. Und die Geheimlehre besteht darin, dass man nicht jedem sagen darf, dass sein Atman eigentlich in Brahman ist, seine individuelle Seele eigentlich in einem göttlichen Geist ist, oder worin besteht diese Das ist jetzt, und da kommen die Differenzierung verschiedener, sicherlich hinduistischer Schulen. Das Hängen an einer Selbstständigkeit oder Eigenständigkeit könnte als Qualität für das, sage ich jetzt einmal, für die Hürde zum Brahman gelten. Mhm. Weswegen viele Traditionen und viele Gurus extreme Formen der Askese betrieben haben, zunächst einmal, um sich von dem, wiederum in diesen Traditionen, von dem Ich befreien zu können und dann nur noch das Göttliche zu verkörpern. Das heißt, der Guru wäre in diesen Traditionen, nicht woanders, aber in diesen Traditionen durchaus zu verstehen als eine Person, die das Ich überwunden hat und damit, sage ich jetzt einmal, in der göttlichen Emanation mehr oder minder steht. Und ihn zu verehren heißt Gott zu verehren. Und Gott zu verehren heißt ihn zu verehren. Und das begründet eine ganz besondere, sage ich mal, Position, weswegen er für das normale Volk, sage ich mal, auf der anderen Seite steht. Kann ich das nochmal zusammenfassen für die Hörer, die indologisch jetzt vielleicht nicht so bewandert sind? Also es gibt die Vorstellung, dass Menschen eine Ich-Konzeption haben, dass sie diese Ich-Konzeption durch Askese verlieren können und dann quasi in Brahman eingehen und also in eine göttliche Seele. Und der Guru ist eine Person, die das vollzogen hat. Man kann das so sagen. Ich habe vor kurzer Zeit eine Person getroffen, die von ihrem Lehrer berichtet hat. Und ich fragte, ja, was ist der Kern der Lehre? Und sie sagte, ja, er sei ein Guru. Und bezeichnet auch, dass er sein Ich dauerhaft überwunden hätte. Und das ist bis heute in verschiedenen Traditionen, auch beispielsweise der vorher erwähnte Bhagwan, der ja in indischer Tradition sehr stark verankert ist, der Ähnliches von sich behauptet. Dass für ihn eben das Ich und damit alle weltlichen Gesetze die Geltung verlieren, da er, sag ich jetzt mal, handelt, wie er handelt, aber sein Handeln unterliegt nicht mehr unserer Beurteilung. Das heißt, du nimmst es oder du lässt es, aber er ist jenseits unseres Zugriffs, weil das Ich und die damit geltenden Regeln auf ihn nicht mehr angewandt werden können. Aber so von der oberflächlichen sozialen Perspektive gerät man ja jetzt in einen Widerspruch. Da gibt es Personen, die sich selbst auszeichnen und die als Ausgezeichnete anerkannt werden. Aber von diesen Personen wird gesagt, sie sind eigentlich gar keine Personen mehr, sondern sie sind quasi eigentlich Manifestationen einer Gottheit und gar keine menschlichen Iche mehr. Und das ist ja irgendwie widersprüchlich in gewisser Hinsicht, nicht? Also man kann natürlich sagen, es gibt es auch im Christentum. Jesus ist der Sohn Gottes und nach der Dreieinigkeitslehre sind Jesus, Heiliger Geist und Gott ja eine Substanz und drei verschiedene Personen. Also ist man ja vielleicht in einer ähnlichen Situation, dass man sagt, ja, Jesus ist gar nicht mehr irgendwie ein normales Ich, sondern ist eigentlich die Manifestation Gottes. Aber trotzdem haben Sie am Anfang gesagt, da gibt es Niederwerfungen vor dem Guru. Der Guru zeichnet sich aus, sodass man das Gefühl hat, eigentlich plustert sich doch da ein Ich auf, nicht? Ja, plustert sich doch eine soziale Person auf. Das ist aus unserer Sicht, aus der Sicht des sogenannten Gurus und dessen Anhängen nicht. Okay. So muss man sagen. Es ist, und auch in unserem Metaphysical Club, ist das natürlich ein wichtiges Kriterium, das hervorgehoben werden muss. Du glaubst es oder nicht, aber es ist nicht verifizierbar. Das heißt, es fällt in den Bereich des Glaubens, was auch der historische Buddha irrsinnig stark kritisiert hat. Ich zitiere mal nicht ganz sauber, aber so aus dem Pali-Kanon, wo er sagt, einige Brahmanen und Asketen behaupten von sich, die Menschen zu Brahman zu führen, den sie aber nicht gesehen haben. Und sie behaupten, zu dem, den wir nicht gesehen haben, zu dem führen wir die Menschen und das sei der einzig mögliche Lebensweg. Überwindung des Ich dann auf Gottheit hin. Und jetzt, Shakyamuni, das ist so, als würde jemand eine Treppe zu einem Palast bauen, von dem er nicht weiß, wie hoch er ist, ob er noch überhaupt existiert. Und so weiter. Das heißt, er kritisiert auf Schärfste die Atman-Brahman-Geschichte und wird dann, und das ist dann ganz interessant, weil das ist dann grundlegend für den anderen Lehrerverständnis, dann wird er sagen, dass mit dem Brahman, also Glauben und Atman gibt es nicht. Und damit beraubt er zunächst einmal diese Art der Verehrung die Grundlage. Also Atman als individuelle Seele wird geleugnet im Buddhismus, sagen sie, und deshalb gibt es eigentlich auch niemand, der zu Brahman geführt werden kann, wenn ich es genau so. Genau. Und diese Haltung kennzeichnen sie jetzt quasi als eine empiristische oder wissenschaftliche, weil sie darauf pocht, dass man das Ziel des Lebensweges nicht einfach als etwas Verborgenes ansehen kann, an das ich glaube, sondern es muss irgendwie erfahren werden oder gewusst werden. Ist das der Punkt, dass es zwischen der Guru-Tradition im Hinduismus und dem Shakyamuni oder dem Buddha einen Disput darüber gibt, wie ich mich zu dem Ziel des Lebenswegs zu verhalten habe, glaubend oder wissend? Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Scheidepunkt innerhalb der Kulturgeschichte, der bereits, also mit Shakyamuni, wahrscheinlich auch von anderen Leuten, aber durch ihn ist es berühmt geworden, der dort stattgefunden hat, nämlich eine eindeutige Trennung zwischen dem, was verifizierbar ist und dem, was geglaubt werden kann, wird oder vielleicht sogar emotionell muss manchmal. Das ist erstmal ein sehr wichtiger Schritt, weil wir, natürlich jeder weiß, dass es gibt, die Asche von Shakyamuni ist noch nicht kühl geworden nach seinem Tod, dann haben wir schon zig Spaltungen innerhalb seiner Gemeinde, der sogenannten Bhiktus und Buddhisten und wie wir sie nennen wollen. Und viele kehren wieder zu der Annahme eines Atman oder gehenden Wesenheit zurück und gründen eine ganze Reihe von Richtungen und Übungen, asketischen Übungen, deren Ziel nicht nur im Diesseits, sondern auch im Jenseits liegt. Also Amitabha-Buddhismus und Ähnliches mehr sind sehr gute Beispiele, aber auch einige Strömungen des Theravada und auch einige Strömungen auch des Mahayana. Das diversifiziert sich unendlich breit, aber der Hauptpunkt, Diversifikation, könnte eine kleine Unterstützung für uns immer sein. Nehmen wir an, gibt es ein wie auch immer geartete Ich-Substanz und göttliche Substanz oder nicht? Und an dieser Linie entlang könnte man sehen, wer was tut, wie er sich dann verhält und seine Position selber erklärt und andere belehrt, aus welcher Haltung auch immer, aber auch verkörperten Haltung auch immer. Jetzt haben Sie gesagt, dass sich durch diese Ablehnung von Brahman und Atman, von Welt, Seele und individueller Seele im Buddhismus und durch die Vorstellung, dass man an das Lebensziel nicht einfach glauben soll, sondern dass es irgendwie um Wissen oder Erfahren geht, die Lehrerfigur ändert. Also die Lehrerfigur verschwindet nicht, aber es bleibt eine Lehrerfigur erhalten. Jetzt versuche ich das mal in einer Metapher zu fassen, damit wir es uns leichter verständlich machen können. Also es gibt ja Elefantenherden, die zu Wasserlöchern wandern. Ich habe gehört, da gibt es dann sehr kluge, alte Elefantenkühe, die können sich erinnern, wo ein Wasserloch war, das die anderen Elefanten noch nie gesehen haben. Und dann laufen die vorne weg und die anderen laufen hinterher. Könnte man sagen, das ist vielleicht das Modell des hinduistischen Gurus. Der Guru behauptet, er würde ein Ziel kennen, was die anderen noch nie gesehen haben. Und wenn sie ihm folgen, werden sie zu diesem Ziel kommen. Ist jetzt die buddhistische Vorstellung, dass man zu keinem Ziel laufen soll, das man selbst nicht sehen kann? Zwei kleine Präzisierungen. Wir müssen sagen, nicht buddhistisch, sondern bestimmter buddhistischer Linien. Weil viele, viele buddhistische Linien wiederum dem widersprechen. Also Sie würden sagen, es gibt buddhistische Linien, in denen die Guru-Position immer noch existiert? Ja, auf jeden Fall. Also sie ist erstmal für alle bekannt, viele Linien des tibetischen Buddhismus, wo die Lamas verkörperte Gottheit sind. Okay. Weswegen sie eine völlig andere Stellung genießen und eben als Heiligkeit angesehen werden und so weiter und so fort. Also das ist auch metaphysisch und ontologisch eine andere Wesenheit der Lama als ein normalsterblicher Mensch. Also so muss das gesehen werden. Okay. Ob das jemand will, das ist aber ganz was anderes. Ja, aber ja. Im Innenverständnis der jeweiligen Weltanschauungsschule wird das so verstanden. Also es sind nur bestimmte buddhistische Richtungen, bei denen sich die Lehrerfigur grundlegend geändert hat gegenüber dem Hinduismus. Genau. Und jetzt müssen wir das rauskriegen, wie diese Änderung zustande gekommen ist, was das eigentlich dann für ein Lehrer ist, wenn er kein Guru mehr ist. Genau. Und eine Möglichkeit, also wieder sehr klassisch bleibend, ist ja, dass die Definition oder die Beschreibung von Shakyamuni des sogenannten Erwachens. Das Erwachen ist ja eben nicht das Erreichen eines Zustandes, der ontologisch besser wäre, göttlicher, als der jetzige. Mhm. Das ist extrem wichtig im Verständnis zu anderen Definitionen des Erwachens. Mhm. Erwachen bei Shakyamuni ist das Erwachen aus Avidya, aus Ignoranz und Unwissenheit über die Beschaffenheit der Wirklichkeit. Deswegen wird er, ich zitiere erneut ein bisschen sehr frei, also paraphrasiert seine Aussagen im Pali-Kanon, wo Shakyamuni sehr, sehr, sehr häufig wie ein roter Faden immer wieder gegen die Brahmanen schimpft und auch sagt, es gibt Gruppierungen, die glauben an etwas Ewiges, Atman, Brahman und so weiter. Es gibt aber Gruppierungen, die glauben, alles sei eine Illusion. Ich aber lehre den dritten Weg, der Entstehung von allem in Abhängigkeit von allem. So, das heißt, es ist keine Metaphysik mehr, im Sinne von dahinter, darüber, später. Es ist aber auch keine Verneinung von allem, sondern es ist, er wird das auch woanders manchmal sagen, ein genaueres Hinschauen, das wird dann später geschaut, wie das, was wir Wirklichkeit samt unserer eigenen Perspektive, wie das zustande kommt. Nämlich ständig in Abhängigkeit von nichts an sich. Und diese Betrachtung wird von ihm als Wissen, wirklich auch mit dem Wort, als Wissen angesehen. Und das Realisieren, wie es ist, ist das Erwachen aus den vorherigen falschen Annahmen der Unwissenheit, mit der er die Brahmanen bezeichnet, weil die bezeichnen ihr auch als Wissen, als Geheimwissen, und er bezeichnet ihr Wissen als Unwissen. Ja. Also in dem Sinne. Vielleicht können wir uns das auch nochmal mit Bezug auf die europäische Tradition verdeutlichen. Manchmal wird ja gesagt, dass Platon eine Zwei-Welten-Lehre vertreten hätte. Da hätte es das Reich der Ideen gegeben und dann das Reich der vergänglichen Dinge, die irgendwie an dem Ideenreich teilhaben. Und die Philosophen haben das Ideenreich geschaut, haben eine Intuition gehabt. Denen ist deshalb nicht nur die vergängliche Welt zugänglich, sondern auch eine, sagen wir mal, jenseitige Welt. Das scheint eine Konzeption zu sein, die in gewisser Analogie zu dem, was wir im Hinduismus haben, steht. Da gibt es auch eben die Welt, wo man wiedergeboren wird, wo man sterben muss. Und dann gibt es Brahman, wo das nicht mehr passiert, eine jenseitige Region, sag ich jetzt mal. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, sagt Buddha selbst, es gibt keine zwei Welten, sondern es gibt diese eine Welt und die kann man entweder verstehen oder man versteht sie nicht. Und wenn man, oder man kann das Richtige über sie wissen oder nicht das Richtige über sie wissen. Das scheint mir so wie ein Spaziergänger, der durch den Wald geht und glaubt, auf dem Weg liegt eine Schlange. Und plötzlich sieht er, aber es ist gar keine Schlange, sondern ein Stock. Dann hat sich quasi ein Wissen über diese Welt eingestellt. Die Welt sieht plötzlich anders aus. Aber ich habe mich nicht auf eine zweite Welt, auf ein Jenseits bezogen. Ist das quasi der Unterschied? Sicherlich. Deswegen spricht man auch interessanterweise ja mit dem Begriff oder operiert man mit dem Begriff des Erwachens. Und da haben wir ja die Analogie des Traums. Im Traum ist die Welt, wie sie ist, für mich auch sehr wirksam und real. Klingelt der Wecker, verschwindet alles und entpuppt sich nicht als nicht wirksam, aber nicht als substanzbehaftet. Punkt. Und das reicht, um anders zu leben. Und wenn ich jetzt im Traum verfolgt worden bin und aufwache und kaufe mir neue Schlösser für die Haustür, damit man mich nicht überfällt und so weiter, dann unterscheide ich die Geister nicht richtig. Und dem Shakyamuni geht es ja ständig zunächst einmal nur um Verstehen und Überwindung des Leidens. Er stellt gar keine metaphysischen Fragen überhaupt, sondern er möchte das Leiden auch nicht im Jenseits überwunden haben und auch nicht im späteren Leben, sondern er möchte das jetzt verstehen und überwinden. Seine Beweggründe sind schon ganz anders. Er möchte nicht die Welt verstehen, sondern das Leiden verstehen. Ja. Also er ist viel bescheidener oder viel praktischer orientiert als viele der Großentwürfe, die dann später auch im sogenannten Buddhismus, Nolens Volens, auch ein bisschen entstehen, wo man wieder versucht zu spekulieren, wohin und woher, was er immer mit Schweigen quittiert. Okay, das ist jetzt ziemlich schwierig. Also es ist weder ein Jenseitsglauben und Shakyamuni ist kein Guru im Sinne ein Führer ins Jenseits. Es ist aber auch nicht eine Metaphysik oder eine Wissenschaft, die zu den Ursprüngen zurück will, sondern der Fokus der Lehre ist, was verursacht Leid und wie kommt man aus dem Leid raus? Und wenn ich sie richtig verstanden habe, ist die Antwort, ich brauche ein bestimmtes Wissen, nämlich, dass es nichts unabhängig Existierendes gibt. Solange ich daran glaube, gerate ich in Leid. Und wenn ich einsehe, dass alles abhängig existiert, wird mein Leid weniger werden. Das ist insofern einfach, weil viele kennen das ja. Der klassische Buddhismus hat so folgende Bewegungen. Also Gier und Hass werden ja als die Bewegungen gesehen oder Vorliebe, Abneigung, je nachdem, wie wir das Ganze nennen, werden als die Hauptbewegung gesehen für die Kreation des Leidens. Aber der Ursprung, deswegen versuchen dann auch manche zu sagen, okay, wir versuchen unsere Gier und unseren Hass oder sonst was zu minimieren. Dabei übersieht man leider, was Shakyamuni gesagt hat, nämlich Gier und Hass entstehen aus Avidya, aus Unwissenheit. Die sind nicht einfach so da und man sollte sie ausrotten. Wenn man nicht einsieht, wie es ist, dann ist es völlig umsonst, sie versuchen auszurotten, weil gegen sie zu sein wäre wieder eine Gier oder sonst irgendetwas, also Vorliebe und Abneigung. Man ist weiter in dem Theater der Vorliebe und Abneigung, die ja die Maschine des Leidens ist, wenn man ständig was anderes möchte, als was ist, glaubend, dass es eine Substanz gäbe, die besser wäre als die jetzige. Und erreicht man sie, dann ist man befreit von, weil es einem per se gut geht. Bis hin zu metaphysischen jenseitigen Vorstellungen. Und das killt Shakyamuni im Kern, indem er sagt, guckt nicht, was ihr alles vernichtet soll, sondern versteht oder schaut oder sieht ein. Das ist nicht nur kognitives, logisches, sondern sieht ein, wo wir den ersten Fehler machen. Und der erste Fehler ist, also wie bei der Weste, wenn ich den ersten Knopf falsch knöpfe, dann sind alle anderen auch daneben. Und dann kann ich ja versuchen, da mühevoll die Knöpfe oben irgendwie zusammenzukriegen und mit Geiz und mit Hass und mit Liebe und was auch immer viele Richtungen versuchen. Aber es ist nicht wirksam sehr, weil es irgendwie schon daneben ist. Aber jetzt haben wir eine Schwierigkeit, nämlich dass Sie am Anfang gesagt haben, diese Einsicht soll verifizierbar sein, sie soll überprüfbar sein durch jeden. Aber offenbar kann ich anderen nicht einfach mitteilen, es gibt nichts, das nicht in Abhängigkeit zu anderem existiert und dann hat man es kapiert, so wie ich einem Kind mitteile. Schau, die Kinder werden doch nicht vom Storch gebracht, sondern da gibt es merkwürdige Zeugungs- und Geburtsprozesse. Das ist ja relativ einfach in Erfahrung zu bringen und zu übermitteln, während offenbar diese Einsicht, dass nichts für sich selbst unabhängig existiert, sondern alles in Abhängigkeit existiert, sehr schwierig erfahrungsmäßig zu unterfüttern ist. Sonst, Sie haben mir das jetzt gesagt und da müsste ja alles klar sein, ist die Lehre zu Ende. De facto meditieren Buddhisten aber und sie meditieren unter Anleitung von Meistern und sie gehen in sogenannte Dokusans, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, irgendwie scheint die Lehrerfunktion im Buddhismus doch eine andere zu sein als ein bloßer Informant, wo ein Schatz vergraben ist, wo Erdbeeren wachsen oder so etwas. Auf jeden Fall, aber hier wieder kleine Einschränkung. Wir müssen uns bewegen oder ich kann mich nur bewegen in einer bestimmten Tradition, weil ich sie besser kenne und da auch eine Funktion habe. Und in anderen ist es anders. Das bedeutet, vielleicht liegt sogar die Daseinsbegründung, so ein bisschen leicht gesagt, der Charme des Chan und Zen genau darin, eine Art von Didaktik entworfen zu haben, die eine Person in die Unmittelbarkeit dieser Einsicht führen kann und nicht nur in einen verbal-kognitiven Glauben. Und das ist einer der großen Verdienste des Chan und Zen, weil der Inhalt ist klar, den kann man nachlesen und das war's dann. Das ist genauso, ich kann ja auch nachlesen, dass wie ein Brötchen mit Käse schmeckt. Das ist auch, oder wie ein Glas Wein schmeckt. Nur ich habe weder getrunken noch gegessen. Und darum geht es. Also beim Schmecken von Käse und Wein sind wir jetzt schon bei einem schwierigen Problem. auf das wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen können, aber ich möchte nochmal eine andere Analogie bringen, um es verständlich zu machen. Also ich lese in einem Lehrbuch, in der Zelle von allen Lebewesen gibt es Chromosomen. Die sind dafür verantwortlich, dass der Vererbungsprozess stattfindet. Das kann ich jetzt glauben oder nicht. Und dann gibt es Personen, die führen mich in ein Labor, in dem es ein Elektronenmikroskop gibt. Und unter dem Elektronenmikroskop liegt ein Präparat. Und dann sehe ich plötzlich auf dem Bildschirm diese schwarzen Würmer da. Und dann sagen sie, schau, das sind die Chromosomen. Und dann habe ich es quasi erfahren. Ist es so gemeint? Ich kriege die Lehre mitgeteilt, es gibt nichts unabhängig Existierendes, sondern alles existiert in Abhängigkeit. Jetzt gehe ich nicht ins Labor, sondern in die Meditationshalle und praktiziere etwas, was zwar nicht wie das Elektronenmikroskop für eine Gruppe von Personen öffentlich sichtbar macht, dass alles in Abhängigkeit existiert, aber, und damit sind wir wieder beim Käsebrötchen und beim Wein, zumindestens für mich diese Einsicht eventuell produziert. Ist es so gemeint? Kann man durchaus so sagen. Das bedeutet, dass eine Person in eine Haltung geführt werden kann, die dazu führt, dass die Relativität von vorher angenommenen Substanzen unmittelbar eingesehen werden kann. Was man dann Erfahrung oder sowas nennt. Aber wiederum nur in diesen Traditionen. Andere haben andere Ziele. Das bedeutet, wir meditieren, in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt dieses Wort nehmen, überhaupt nicht ähnlich oder das Gleiche und auf das Gleiche hin. Ganz unterschiedlich. Also beispielsweise, also jetzt mal kurz inhaltlich zu sagen, wenn jemand annimmt, sein Ich sei fix, als Ich-Substanz, dann ist das Ich die Grundlage für eine Handlung, für alles Mögliche. Ich gehe, ich esse, ich atme, ich denke. Dann, so sehen wir es im Mainstream auch, ist das Ich der Ursprung von Handlungen und bleibt irgendwo gleich und verfügt über eine ganze Reihe von Qualitäten, manche von Geburt aus vererbt, manche erworben und so weiter, aber es bleibt ein Ich. Die Einsicht ist aber, dass es so etwas nicht gibt, dass das Ich eben wie alles andere auch relativ, also wortwörtlich relativ ist, also in Wechselbeziehung oder als Wechselbeziehung ständig neu entsteht, bedingt durch unendlich viele Umstände. So verstandene Interaktion mit einem möglichen Lehrer zum Beispiel besteht darin, dass es bei einem Zustand der Wachheit nicht zu einer Identifikation kommt, mit was auch immer, was dann die Relativierung des Ichs als Erleben, sage ich es einmal, offenkundiger machen kann. Dieses geschieht sowieso häufig bei uns, nur so kurz, dass es nicht zum Bestandteil des Bewusstseins wird. Also es ist nichts Außergewöhnliches, aber es ist durchaus, und da zeichnet sich das Zen mit einer ganzen Reihe von Didaktiken, nicht nur Meditation. Die war nur eine von. Vor allem Paradoxinterventionen der Meister und ähnliches mehr waren viel, viel häufiger als irgendein langes Sitzen, wenn man so will. Und das führt zu einer, zu dem Erleben oder zu dieser Einsicht, die dann auch entsprechend interpretiert wird in diesem Zusammenhang als das Lebendighaltende des Erwachens von Shakyamuni, indem man eben merkt, dass es nichts an sich gibt, sondern nur die Wechsel Abhängigkeit von allem, uns natürlich mit einbegriffen. Jetzt scheinen wir an einer schwierigen Stelle zu sein. Also wenn ich durch die Meditationspraxis einsehe, dass mein Ich sozial bedingt ist, dass es durch meine Eltern, durch das Lob und Tadel meiner Eltern hervorgebracht worden ist, dass es vielleicht durch ein bestimmtes Selbsterhaltungstendenz meines Körpers entsteht und so weiter, dass ich all diese Abhängigkeiten, dass mir die deutlich werden in der meditativen Praxis oder bei der Konfrontation mit Koans, mit Paradoxen, Rätselgeschichten, dann werden mir diese Rätselgeschichten ja durch den Zen-Meister präsentiert. Ich werde durch den Zen-Meister angeleitet, eine bestimmte Meditationspraxis zu verfolgen. Das heißt, ich existiere dann ja in einem Verhältnis zu dem Zen-Meister. Und kann man da nicht sagen, ich tausche einfach nur eine Abhängigkeit aus? Also jetzt habe ich den Begriff Abhängigkeit ein bisschen reingeschmuggelt. Also ich möchte meinen sozialen Status, was ich als Prof möchte jetzt meinen sozialen Status erhalten. Und wenn jemand mir sagt, du bist aber kein Prof und du bist zu Unrecht in dieser sozialen Rolle, dann bin ich verletzt. Ich bin also davon abhängig, in meinem sozialen Ich anerkannt zu werden von anderen in einer bestimmten Rolle. Und muss nicht der Zen-Meister seine Schüler anerkennen? Müssen die Schüler nicht den Zen-Meister anerkennen, sodass man einfach nur in unterschiedliche Beziehungsgeflechte gerät, die einen nicht unbedingt davon befreien, an einem Ich zu hängen, sondern man tauscht dann quasi die Ich-Vorstellung als Bäckermeisterin, als Professor aus durch die Vorstellung, ich bin jetzt Zen-Meditierer, das ist jetzt meine Identität. Ich bin jetzt ein Schüler von Alexander Poray, das ist meine Identität. Dann muss ich ja nicht unbedingt viel verändern, oder? Klar, also die Gefahr ist, so wie Sie sie beschreiben, sehr groß und betrifft auch einen Großteil des Mainstreams. Das auf jeden Fall. Deswegen liegt die Qualität sehr stark auch bei der Wachheit des sogenannten Lehrers oder Lehrerin. Im Zen jetzt, Chan Zen. In anderen Bereichen wieder ganz anders, aber nur im Chan und Zen. Shakyamuni hat oder sollte mal gesagt haben, etwas sehr Interessantes. Also man glaubt auch nicht, dass er wirklich irgendwelche Nachfolge bestimmt hätte. Sondern weil das widerspricht einer Aussage im Pali-Kanon, wonach er gesagt haben sollte, haltet euch an der Lehre, nicht an einem Lehrer. So, das heißt, die Lehre ist interessant. Das heißt, möge keiner sich, da ich jetzt mal hinstellen und den Fokus auf sich richten. Weil das, was verwirklicht wird oder eingesehen wird, fügt der Wirklichkeit nichts hinzu. Das heißt, diese Person im Unterschied zum hinduistischen Denken wird nicht göttlicher, besser oder sonst wie, sondern schlichtweg erwachte im Sinne von bewusster, aber nicht besser. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Deswegen werden sich dann viele Zen-Meister, also vor allem Chan-Meister, auf verrücktere Art und Weise verhalten, weil sie gar nicht besser sind. Sie sind in Einführungsstrichen freier. Freier bedeutet freier von Identität. Das muss so sein, wenn wir nicht, dann leide ich. Das sind die Punkte. Das ist so vielleicht, wie Jesus im Evangelium zu Nikodemus gesagt haben sollte, der Neugeborene ist wie der Wind, du weißt nicht woher und wohin. Das ist ein Hinweis auf eben, die Identität ist, sage ich jetzt mal, also man weiß, dass sie spontan entsteht, eben ständig nur bedingt, aber eben nicht fix. Und das gibt einen Raum für Leidensfreiheit, also für Leidensfreiheit und ein ganz anderes Verhalten. Wenn es so ist, könnte jeder das sofort haben, weil es so ist. Also wenn das stimmt, dann ist jeder nur bedingt oder jedes Ich ist schlichtweg nur bedingt. Dann wäre es tragisch, also wirklich tragisch, wenn sich irgendein Zen-Meister oder Meisterin was auf ihre Perspektive genannt Ich einbilden würde. Das ist das, was ich ganz am Anfang unseres Gesprächs sagte. Das wäre inhaltlich nicht nur ein Fehler, sondern das wäre nahezu, sage ich es mal, das Killer-Argument gegen eine solch auftretende Person innerhalb des Kontextes von Chan und Zen. Ja, ja. Aber mir scheint es, dass wir trotzdem noch ein Problem haben, das wir vielleicht am Schluss thematisieren sollten, nämlich wenn Sie sagen, Shakyamuni hat darauf bestanden, dass die Lehre wichtig ist und nicht seine Person, dann gab es in der europäischen Tradition auch so eine Bewegung, also man kann vielleicht sagen, die alten Philosophen wie Sokrates, wie Platon, wie Epikur, die hatten Anhänger, Sokrates hatte quasi Jünger, in den epikureischen Gärten lebte man zusammen und da war dann der Philosoph, hatte eine Vorbildfunktion, war quasi ein Guru. Und das hat sich dann in der Neuzeit geändert, weil das Buch an die Stelle des Lehrers tritt. Man braucht quasi keine persönliche Beziehung mehr zu einem Lehrer, sondern man kann die Lehre, die philosophische Lehre nachlesen. Man geht in die Bibliothek, leiht sich das Buch aus und liest. Gibt es schon bei Platon ein Problem, was wir vorhin auch schon angesprochen haben im Hinduismus und was sich vielleicht in manchen buddhistischen Schulen fortpflanzt, nämlich dass das Aufschreiben dazu führt, dass die Lehre eventuell in Hände von Leuten kommt, die sie gar nicht verstehen. Sodass die Lehre eigentlich mal mündlich weitergegeben werden muss, damit man auch merkt, ob die Person, zu der man spricht, das tatsächlich einsieht, was man sagt. Und das bedeutet doch, und das scheint mir, also da würde ich jetzt gerne nachfragen, ist es im Buddhismus möglich oder im Zen-Buddhismus möglich, ohne eine persönliche Beziehung, die Einsicht, dass alles abhängig entsteht und vergeht, richtig zu realisieren? Oder braucht man jemand, der diese Einsicht realisiert hat und der einen das verständlich macht? Da sind mehrere Fragen, die in dem Sinne wichtig sind. Also Nummer eins, sehr wichtig für Chan und Zen. Das Chan und Zen gründet nahezu auf der Lebensgeschichte von Huineng, das ist der sogenannte sechste Patriarch, auf den, sage ich jetzt einmal, letztendlich das eigentliche Chan zurückzuführen ist. Was ist das Besondere an seiner Biografie? Er ist Analphabet, bettelarm, arbeitet in einfachsten Diensten, nämlich holt Holz und verkauft das, um seine Mutter und sich durchzubringen. Und er erwacht beim Kunden, während er arbeitet. Mhm. Ohne Lehre und so weiter und so fort. Keine Lehre, keine Meditation. Und das ist extrem wichtig als Konstitutivum für Chan und Zen. Mhm. Jeder zu jeder Zeit an jedem Ort kann einsehen, wie es ist, weil es immer so ist. Okay. Umgekehrt wäre es tragisch zu meinen, du musst erst dann. Also es gibt keinen engeren Zirkel, keinen esoterischen Zirkel, nein, keine Akademie, nicht. In der es das entsteht. Es gibt keine Akademie, es gibt kein... Deswegen ist nochmal, das Chan und Zen kann, also ich vertrete das mal so jetzt, kann gesehen werden als eine Zuspitzung und Verdichtung der eigentlichen Einsicht vom historischen Shakyamuni, in dem nicht eine Lehre weitergegeben wird, keine Philosophie, keine Tipps, keine Ethik, kein sonst was, was wir alles machen sollen und was richtig und falsch ist, sondern das Chan und Zen wird nur weitergegeben, indem jemand, entweder direkt selber oder Interaktion mit jemandem, ich sage es mal, der sogenannte Lehrer, erwacht und dann wird es lebendig. Erwacht eben, indem er manchmal durch eine paradoxe Intervention plötzlich erwacht und sagt, so ist es, Punkt. Und das war's dann. Deswegen sind die Klöster auch nicht Klöster, wo man lange was übt und lebt und sonst irgendetwas, sondern es waren Orte, an dem sich Wandermönche, die auf der Suche waren nach, ich sage jetzt mal wirklich, Wahrheit und Sinn, mal von Lehrer zu Lehrer begeben haben, unter anderem auch zu Chan-Meistern. Und wenn die ihn, wie auch immer, oder der galt als bekannt oder sonst was, da blieb man dort ein bisschen länger. Ich empfehle vielen sehr, mal nachzulesen, wie so ein Erwachungsprozess geht, weil der berühmteste und größte betrifft den dann posthum berühmten Zen-Meister Lin Chi, also Rinzai, der von drei Meistern, zwei bis drei Meistern, in eine bestimmte Art von sehr, sehr, sehr interessanter Verhalten oder Interaktionen, Paradoxinteraktionen verstrickt wird, bis er erwacht. Keine Meditation, kein besser, okay, schlecht oder sonst, okay, was. Also den Text werden wir verlinken unter diesem Podcast, das ist ein wichtiger Hinweis. Ich möchte da trotzdem nochmal auf zwei... Und nochmal so kurz zu der, weil das war ja mit Platon, dass es weitergegeben wird. Ja, eben, das ist mündlich weitergegeben. Die Lehre, also so wie wir jetzt hier uns unterhalten, ich kann das deskriptiv bisschen machen, also Abhängigkeit, Vor- und Wechselabhängigkeit und so weiter. Das ist alles kein Thema. Nur das verwirklicht haben, das ist der Kern des Chan und Zen. Und darauf konzentriert sich Chan und Zen. Ob jetzt dazu ein Lehrer oder Lehrerin gebraucht wird, wie ich vorher sagte, es kann hilfreich sein, muss aber von der Sache her nicht so sein. Jedem ist zuzumuten, dass er das selber einsieht, weil man davon ausgeht, dass es doch vielleicht so ist. Und weil es vielleicht so ist, kann jeder mal erwachen und sehen, dass, also wir erklären unseren Kindern auch immer, das war ein Traum, es passiert nichts. Und die Kinder brauchen doch viele Jahre, bis sie endlich mal vielleicht nach einem Albtraum keine Angst haben, abends zu schlafen. Aber die Kinder könnten vermutlich auch ohne Eltern irgendwann mal kapieren, was ein Traum ist. Verstehe. Also es ist jetzt im Jargon, im philosophischen Jargon gesprochen, der Zen-Meister, die Zen-Meisterin ist weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung für das, um das eine mögliche. Sie ist eine mögliche eine Bedingung. Mögliche Bedingung. Also, okay. Ich möchte jetzt nochmal zum Schluss auf zwei Institutionen, sage ich jetzt mal, zu sprechen kommen, den Dokusan und den Teisho, wenn ich es richtig ausspreche. Institutionen, die es in vielen Meditationshäusern gibt, das persönliche Gespräch zwischen Meditierer und Zen-Meisterin und, ja, wie übersetze ich jetzt Teisho, die Lehrrede, die am Abend, wenn man den Tag über meditiert hat, vom Zen-Meister, von der Zen-Meisterin gehalten wird. Da hat man so als Außenstehender das Gefühl, der Dokusan ist so etwas wie ein therapeutisches Gespräch. Da kann man doch eventuell von dem Lehrer gefördert werden auf seinem spirituellen Weg. So, solche Beschreibungen findet man auch in manchen Websites, wenn der Dokusan beschrieben wird. Und die Lehrrede der Teisho am Abend ist ja vielleicht so die Nachfolge dessen, was der Buddha in seinen Sutren gemacht hat. Das ist doch eigentlich eine akademische Veranstaltung. Das ist doch sowas wie eine Mischung zwischen Predigt und Vorlesung. Also gibt es da nicht doch schon ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, wo der Lehrer ausgezeichnet ist, weil er mehr im Dokusan persönliche Ratschläge gibt und wo er am Ende des Tages eine Lehrrede hält, die mich vielleicht zur Einsicht führt? In der Tat ist es so, dass sich im sozialen Verhalten so etwas wie ein Lehrer-Schüler-Verhältnis etabliert. Dieses aber ist nicht hierarchisch gemeint, weil wir dieses meines Erachtens nach in vielen Lebensbereichen haben. Mhm. Auch in Ihrem Fall, wenn Sie jetzt an der Uni lehren oder ich gehe zu einem Arzt, dann frage ich nach etwas, wovon ich ausgehe, dass diese Person mehr darüber weiß als ich. Mhm. Und das ist zunächst einmal, sage ich mal, bestimmt das Standard fast der Art und Weise, wie wir uns als Menschen überhaupt entwickeln, beziehungsweise auch überhaupt überleben, weil es komplex ist und wir nicht in der Lage sind, vieles etwas genauer vielleicht sogar oder gewiefter oder ja, ein bisschen zu durchdrungen zu haben, sage ich jetzt mal so. So dass es durchaus möglich ist, ich komme jetzt zum Einzelgespräch, das Einzelgespräch normalerweise ist jetzt oder hat sich im Laufe der Geschichte, also das geht ja auf Japan zurück, aber Chan kommt aus China, das nach Japan wandert erst Jahrhunderte später. Mhm. Die chinesische Tradition kennt nicht unbedingt ein Dokusan, auch bis heute. Nicht so, zumindest wie das dann später etabliert worden ist und im 20. Jahrhundert schon sowieso. Mhm. Wo eben dann sehr viele menschliche und prozesshafte Geschichten mit einer Rolle auch spielen. Sondern es entwickelt sich das Dokusan aus einer Interaktion zwischen einer Person, die, sage ich jetzt mal, das noch nicht so eingesehen hat, und einem Meister, der diese Begegnung zu einem Dokusan macht, das heißt zu einem Moment, in dem die Person erwachen könnte, weil er was macht, was sonst nicht üblich ist. Mhm. Ist das sowas ähnliches wie ein Sporttrainer dann, der einem... Nee, weil dort wäre ein Training. Und hier ist es unmittelbar möglich. Also es gibt ja viele Beispiele, sag ich mal, wo am Ende solch eine Interaktion die jeweilige Person erwacht. Ich gebe zwei Beispiele, eins, sag ich mal, angenehmer und eins brutal. Also fangen wir mal mit dem Angenehmen an. Joshua, einer der größten Chan- und Zen-Meister überhaupt der Weltgeschichte, steht da und es kommt ein Mönch zu ihm und sagt, Meister, ich bin gerade neu hier angekommen, ich bitte dich um eine Unterweisung. Und dann sagt er, hast du schon Tee getrunken? Und dann sagt der Mönch, nein. Und dann sagt er, geh Tee trinken. Dann steht weiter, kommt der Nächste und sagt, Meister, ich bin schon lange Zeit in deinem Kloster. Kannst du mir sagen, was das Wesentliche des Ganzen ist? Und dann sagt Joshua, hast du schon Tee getrunken? Und dann sagt er, nein, ich habe keinen Tee getrunken. Und dann geht Tee trinken. Der Hauptmönch steht neben Joshua und sagt, Meister, egal wer zu dir kommt, du empfiehlst ihm immer einen Tee trinken. Warum? Und dann sagt Joshua zu ihm, ich glaube, du solltest auch einen Tee trinken. So, das ist entweder du erwachst, oder du suchst weiter kausal nach sonst was. Das ist die, sag ich mal, die schöne Methode von Joshua. Ich sag jetzt mal, also diese Nicht-Identifikation, ich hab's, ich bin's. Ja, ja. Jetzt brutal, auch Joshua. Joshua geht irgendwo, was weiß ich, jenseits seines Klosters und trifft auf eine alte Frau. Die Frau sieht ihn und er fragt sie, wo gehst du denn hin? Und sie sagt, ich gehe zum Garten von Joshua. Und dann sagt er, was willst du dort? Ich will ein paar Bambushölzer klauen. Daraufhin guckt er sie an, sie schmiert ihm eine, er lacht, geht weiter, sie auch. Das ist für normale Personen absurd. Erstens, eine Frau schmiert einem anerkannten Lehrer, überhaupt, dass sie vorkommt schon mal, ist nicht üblich in diesen Bereichen, dass sie dann einem Lehrer schmiert, dass er lacht, beide weitergehen, ist nur, sag ich mal, absurd. Mhm. In dem Beispiel ist es ein sehr schönes Dokusan, wo beide wissen, um was es geht. Keine Identität und so weiter und so fort. Also das kann man so oder so sehen und das ist ein Dokusan. Im Kern entweder geschieht ein Erwachen oder es wird ein Erwachen bestätigt, in dem keine von beiden reinfällt. Mhm. In eine Identität, ich bin, das ist richtig, das ist falsch. Weil dann hätten wir eine Substanz, eine Ich-Substanz. Und das wird zumindest gesehen, man kann sowas bilden, aber wenn man daran glaubt, dass es wirklich fix ist, dann ist man in dem Kontext nicht erwacht. Also ich glaube, das letzte Beispiel ist besonders schön, weil es uns zurückführt zu der Bedeutung von Guru, eine ehrwürdige Person. Einer ehrwürdigen Person schmiert man natürlich nicht. Es ist unständig, mal vor, es kommt eine Person, was weiß ich jetzt, der Dalai Lama oder Papst Franziskus fragt eine ältere Dame, wer sind Sie, und sie schmiert ihm eine. Ja. Oder ich gehe gerade jetzt in ihre Gemächer, um mir ein paar Goldketten zu holen oder genau. Sonst was. Ja? Und also, ja, absurd. Einem Guru darf man nicht bestehlen, das Holz wegnehmen und darf man auch keine Backpfeife geben. Also sind offenbar Zen-Meister keine Gurus. Wir sollten keine sein. Sollten keine so. Gurus sein. Es gibt keine Akademien, also ist die ganze Sache keine esoterische Veranstaltung. Es wird auch nichts Verborgenes gelehrt, es wird in kein Jenseits geführt, sondern es wird nur gelehrt, dass man diese Welt, in der wir sind, anders sehen kann, wenn man aufgewacht ist. Aber trotzdem gibt es eine Funktion, nämlich die Funktion des Unterbrechers, des Erschütterers, des sowas, Verwirrers. Ja, sowas, ja. Es ist fast eine, in dem Sinne fast, ich will nicht sagen in unserer Kultur, aber fast so eine heilige Narrenfunktion. Ja. Eher in, wenn schon überhaupt, dann eher in diese Richtung als eines, wie auch immer, erhabenen Fürsten einer Metaphysik, der die Wahrheit besitzt. Und so, nur zum Schluss jetzt auch vielleicht für uns, so wird das auch weitergegeben. Nicht durch eine Ausbildung, sondern dass eben, wenn solche Wahrheit auch in anderen Personen oder dieses Erwachen realisiert ist und gesehen wird, dann bittet die Meisterin und der Meister, das weiter lebendig zu halten. Mhm. Und das war's dann auch schon. Mhm. Nur von Person zu Person, keine sonst von außen. Und es ist auch nicht Pflicht, daran zu glauben oder nicht. Und wenn keiner keinen findet, dann ist es auch nicht schlimm. Dann erlischt eine sogenannte Linie. Mhm. Und das war's dann auch. Wunderbar. Vielen Dank, Alexander Pora, für diese Auskünfte. An dieser Stelle möchte ich auch unsere Hörerinnen und Hörer einladen, weiteren Wisdom Talks zu lauschen sowie neugierig in die Vielzahl von Texten und weiteren Podcasts einzutauchen, die auf unserer Website www.metis.ethz.ch, dem Internetportal für interkulturelle Weisheitsliteratur und Weisheitspraxis, zu finden sind. Ich möchte Sie und euch auch dazu ermutigen, uns eigene Gedanken, Kritik oder Nachfragen zu senden. Auf unserer Homepage werden auch eingesandte Essays zu Weisheitsthemen und Weisheitspraktiken aufgeschaltet. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten dazu findet man auf unserer Homepage. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Dieser Podcast wurde von Martin Münig produziert und von der ETH Zürich und der Udo Keller Stiftung Forum Humanum in Hamburg unterstützt.